Kundgabe 2380. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.06.1942. Gaben des Geistes. Göttlicher Lehrmeister. Verheißung. Des Geistes Gaben sind unübertrefflich. Nichts vermag sie zu ersetzen oder zu entwerten. Und jeder Empfänger ist unermesslich reich zu nennen. Denn was der Geist ihm gibt, bleibt sein Besitz bis in alle Ewigkeit. Es sind die Gaben des Geistes, göttliches Vermächtnis, von Jesus Christus verheißen einem jeden, der an ihn glaubt und in diesem Glauben seine Gebote hält. Und es wird dieses göttliche Vermächtnis immer und ewig gültig sein. Es wird Gott seinen Geist ständig ausgießen auf die willigen Erdenmenschen, die nach dieser Gabe Verlangen tragen. Und also werden sie von Gott gelehret sein. Und wer von dem göttlichen Lehrmeister unterwiesen wird, dessen Wissen kann nicht übertroffen werden. Und folglich muss weise werden, wer die Gaben des Geistes vom göttlichen Lehrmeister entgegennimmt. Und diese sind die Grundmauern der Kirche Christi. Sie sind gewissermaßen das Fundament des Glaubens. Denn ihnen wird das Evangelium direkt von Gott übermittelt, das sie nun wieder weitergeben sollen und das die Menschen zum Glauben führen soll. Die göttliche Liebelehre also soll weitergegeben werden. Und diese wird in allen Einzelheiten den Menschen bekannt gemacht durch das Wirken des Geistes. Also ist der Ausgang der Liebelehre Gott selbst. Es ist seine Kraft, sein Geist, der diese Liebelehre den Menschen zuführt, in Form von Unterweisungen, die alle nur den einen Zweck haben, den Menschen so zu formen, dass er gleichfalls die Gaben des göttlichen Geistes in Empfang nehmen kann. Denn so der Geist Gottes wirksam wird im Menschen, geht er den sicheren Weg zu seiner Vollendung. Denn er geht den Weg bewusst mit Gott, da Gott in jeder Geistesgabe selbst gegenwärtig ist. Er ist selbst im Wort, das als geistige Gabe den Menschen zugeführt wird. Und Gott kann nie und nimmer ersetzt werden. Er kann nicht übertroffen werden. Er ist immer und ewig zum Austeilen dieser Gnadengabe bereit und bietet sich selbst im Wort denen an, die seine Gebote erfüllen. Denn er hat diesen seinen Geist verheißen, der den Menschen in alle Wahrheit leitet. Amen.